In Korea feierte man den Muttertag bedeutungsvoll. Am 16. November suchten die Mütter aus allen Teilen des Landes den Platz des Sonnenpalastes Kumsusan, dem höchstheiligen Ort von Juche, wo die großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit Antlitzen zu seinen Lebzeiten abgebahrt sind, den Hügel Mansude in der Hauptstadt, die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in ihren Wohnorten auf, legten daran die Blumenkürbissträuße und einzelne Blumen nieder und erwiesen ihre Hochachtung. Die Mütter suchten auch den Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, die Bronzestatuen der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk im Kreis Kim Jong-suk und in der Stadt Heryong auf und gedachten des edlen revolutionären Lebens der Mutter Kim Jong-suk. Zum Muttertag sind die Glückwünsche der Söhne und Töchter beim Militärdienst und auf den sozialistischen Bauplätzen per Post bei ihren Müttern eingetroffen. Die Blumenläden in allen Orten, wie bei der Entbindungsklinik Pyongyang, wimmelten von den Jugendlichen und Werktätigen, die für ihre lieben Mütter nach den schönen Blumen und Souvenirs suchten. In allen Familien, wie beim Pädagogenwohnhaus der Kim Il-sung-Universität, im Wissenschaftlerwohnviertel Mire und in der Wissenschaftlerwohnstraße Unha, waren die freudevollen Frauen zu sehen, die von den Kindern oder Schülern die Glückwünsche und Blumen bekamen. Im Großtheater Pyongyang gab es die Darbietung der Revolutionsoper »Ich sehe den Sieg der Revolution« und in der Hauptstadt Pyongyang und in allen Bezirken, Städten und Kreisen die feierlichen Bühnen für die Mütter. Auch die gastronomischen Dienstleistungen in allen Teilen des Landes bereiteten den Müttern Freude.